من هذه المدينة ديال برشلونة واش كتسمعوا الراديو الحر كونتراباندا اف ام ارض حتى شي واحد نيمانسلاند. Barcelona, Sommer in der Fun City. Über dem Asphalt auf der Gran Via flimmert die Mittagshitze wie eine Fata Morgana in der Luft. Und die Nacht vom 4. auf den 5. Juli hat Saunatemperaturen. Das Leben in den großen Städten Europas wird immer mehr zum Leben im Ausnahmezustand. In den Hotels, an den Avenidas laufen die Klimaanlagen auf Hochtouren. Die Manager der Fun City feiern Touristenrekorde. Ich gehe durch das Raval-Viertel, früher Barrio Chino genannt. Irgendwer im Rathaus hatte die Bezeichnung einmal in den 90er Jahren als politisch unkorrekt erklärt und Raval daraus gebastelt. Wie dem auch sei, es ist nach Mitternacht. Wir hatten eine Poesieveranstaltung im Ateneo in der Reina Amalia. Danach wurde gezecht. Jetzt liegt die Stadt unter einer dunklen Hitzeglocke. Ich entscheide, durch die Antoni Abad und die Carrer del Carme in Richtung Ramla zu gehen. An einer Ecke lungern müde Bettler herum. Ein alter Mann mit einem schrottüberladenen Karren schleicht um die Ecke. Arabische Jugendliche hocken vor einem Kebabladen. Junge, abenteuerlustige Giddis durchstreifen den Kiez. Sie wollen was erleben. Die Mischung aus Elend und Gentrifizierung verblüfft einen doch immer wieder. Eben haben wir noch mit den Frauen von Mujeres Libres, des Ateneo, über Gaza-Terror, Feminismus und Befreiungsstrategien diskutiert. Asiatische Fahrradboten sausen auf ihren Fahrrädern mit Hilfsmotor durch die Menge. Aus einer Kneipentür kommt der Geruch von Bratfett heraus. Eine Gruppe Jugendlicher mit bunten Haaren und Nasenringen geht vorbei. Zwei uralte Musulmanen im Kaftan stehen auf ihre Krückstöcke gestützt an der Ecke Dr. Doe. Von den Balkonen hört man Stimmen. Die Leute sitzen draußen oder vor ihren Türen. Drinnen ist es zu heiß. Im Raval gibt es Wohnungen, da wohnen bis zu 20 Leute, erzählt mir eine Frau. Pakistanische Bierverkäufer bieten Büchsen von Aldi und Mercadona an. Barcelona, Fun City Blues. Eine Polizeistreife tuckert im Schritttempo durch den Kiez. Blaulicht, dann eine Straßensperre. Eine Arbeitsbrigade der Straßenbeschriftung Señalización erneuert gerade die Zebrastreifen. Irre, bei der Hitze mitten in der Nacht. Aber am Tag wäre es noch schlimmer. Auf der Rambla strömt noch viel internationales Publikum vorbei. An den Ecken stehen die Dealer. Coffee Shop Mister, Coffee Shop Mister, Coffee Shop Mister, Coffee Shop Mister. Coffee Shop. Hier gibt es alles, was das feierlustige Touri-Volk begehrt. Gras, Hasch, Kokain, Crack, Partydrogen aller Art. Dazwischen kleine Arbeitsbrigaden der Stadtreinigung. Sie arbeiten Tag und Nacht, räumen den Dreck der Millionen weg. Die Stadt ist sauberer geworden, lobt das Rathaus sich ständig selbst. Ja, aber nachdem die Vorgängerin Colau neue Verträge geschlossen, neue Firmen unter Vertrag genommen und neue Kontrollen durchgesetzt hatte. In den Straßencafés auf der Plaza sitzen noch Nachtschwärmer bei kühlen Getränken. Die Palmen seufzen, alles wartet auf eine Brise vom Meer, Wind von den Bergen und etwas Regen. Dann ist es Montag, Barcelona, Fun City Blues. Im Studio werfe ich den uralten Ventilator an. Er weht mir etwas warme Luft zu. Die Studiotür lasse ich besser auf. Mal wieder eine Nachtsendung heute. Lange nicht gehabt. Und hier beginnt Niemandsland auf 91.4 FM Contrabanda. Hier ist das freie Radio in der Fun City Barcelona. Ich begrüße alle Nachtschwärmer, wo immer ihr euch gerade herumtreiben mögt. Bleibt wach und auch in Träumen treu. Auch wenn alles um euch her gerade am Durchdrehen ist und im Chaos zu versinken droht. Wir halten die Fahne hoch, auf der steht, Musik ist die Antwort. Am Mikrofon und an der Technik wie immer, Delef Yeskaz, der euch auch in dieser neuen Nacht wieder durch die Musiklandschaften der Weltgeschichte führen wird. In der letzten Niemandsland-Sendung hatte ich ein Album erwähnt, das ich mir hier in Discos Revolver gekauft habe. Der Laden macht übrigens zu, Leute, in der Calle Tallers, geht also hin und kauft. Bis Monatsende kann man da noch die Restbestände zu billigen Preisen erwerben, CDs besonders, aber auch Vinylscheiben, T-Shirts und so weiter. Ich mache normalerweise keine Werbung im Niemandsland, aber dieser Laden ist eine Legende. Und die Tatsache, dass er zumacht, kann einen nur traurig stimmen, aber so ist die böse Welt. Gut, es gibt aber noch einen zweiten Plattenladen, der ebenfalls zu Revolver gehört und der bleibt Gott sei Dank offen. Der liegt ein paar Häuser vorher, wenn man von den Ramblas in die Tallers einbiegt. Kommen wir zu Van Morrison. Sein neues Album Remembering Now ist ein ziemlich guter und ziemlich großer Wurf. Ich hatte also, wie gesagt, letzte Woche das Album erwähnt, in meinem Intro hier in die Sendung. Und dann hat mich eine Hörerin darauf aufmerksam gemacht, dass wenn ich das Album schon erwähne, sollte ich zumindest ein Lied davon spielen. Was wäre das denn für eine Radiosendung, wo man über Musik spricht und dann kein Beispiel bringt? Du hast recht, Martha. Ich bringe also jetzt Cutting Corners, Ecken abschneiden, könnte man das übersetzen, von Van Morrison, von seinem neuen Album, das erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Remembering Now. Hier ist es. Still. Wunderschön, sehr nostalgisch, dieses Album von Van Morrison. Niemandsland, Kontrabande 91.4. Wir berichten live vom Weltuntergang. ¿Alguna radioactividad, caballero? Perdón. ¿Alguna radioactividad? ¿No puede hablar? Algunas personas sí que tienen una radioactividad alta, pero lo vamos a controlar. ¿Ese espectáculo tiene nombre? Este espectáculo es el Caos y se llama Teatres de Campaña, sí, para el gran Marcel y Cruz. ¿Qué es? ¿Furra del Paus o quién hay detrás? Algo semblant. Muy bien. Por ahí va. Gracias, ¿eh? Perdón. Tranquilo. Ja, hier an diesem 5. Juli, Samstagabend, kurz vor 9, am Triumphbogen, ein Höllenspektakel, eine Live-Katastrophen-Weltuntergangs-Szenariums-Show mit Hunderten von Aktivisten, Statisten. Eine riesen Bühne ist aufgebaut, es gibt ständig Rauch, Alarm, Radioaktivitätsmessgeräte, also Geigerzähler, alles ist hier aktiv. Hier ist eine Art Bahn-Sonntags-Demonstration. Ich werde mal fragen, was das ist. Perdone, forma parte del espectáculo? Sí. ¿Y cómo se llama el espectáculo? Teatros de Campaña. Teatro de Campaña. Jetzt kommt eine ganze Truppe, die sich in Bewegung setzt, die marschiert mit Fahnen und Flaggen und der Fahne mit dem Stadtwappen von Barcelona, macht eine Kurve vor dem Justizpalast und biegt dann runter. Wie ich das sehe, steht da schon eine andere große Gruppe bereit. Die formieren sich da zu einer Art Demonstrationszug oder theatralischen Protestzug und werden gleich hier den Paseo hochkommen. Hier ist ein Drohne über mir, direkt über mir, zum Greifen nah. Das filmt die ganze Show. Ich werde mal versuchen, ein Foto zu machen von diesem komischen Drohnen. Das ist hier direkt. Boah. Also meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wirklich was los. Ein unglaublicher Krach. Aber der Krach ist gemacht. Der Krach ist eine Symphonie. Der Krach ist eine Industriesymphonie im besten Stile von La Furra del Paus, aber auch die Krupps mit ihrer Stahlwerksymphonie haben da wohl einige Anregungen geliefert. Und wir werden sehen, worauf das Ganze hinausläuft. Niemandsland, Kontrabande 91.4 FM. Ein heißer, heißer Abend in der großen, großen Stadt. Gut, Brigadas de Confusión Popular, das sind also die Volksverwirrungsbrigaden, also reines Action-Happening-Theater, fast wie in den 70ern. Ein Mann geht rum mit Megafon und gibt manch einem Teilnehmer die Hand. Ein anderer Junge mit schweren Karabinerhaken am Gürtel hüpft durch die Menge und jemand ruft immer, bewahren Sie die Ruhe, meine Damen und Herren. Okay. Obwohl ja alles ruhig ist. Hier kommt der junge Mann. Rassel, rassel, schüttel, schüttel. Das ist schon eine Leistung. Ich tippe mal so an die 200, 300 Leute hier. Das wird sich aber noch füllen. Gestern waren es wesentlich mehr. Aber gestern waren noch mehr Touristen hier. Heute sind weniger Touristen. Heute ist Sonntagabend. Viele Flugzeuge sind wieder abgedüst. Die Asiaten sind weg zum größten Teil, also ist hier mehr autochtones, heimisches Publikum. alle Tage. Du bist, was du hörst. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung, der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. In seiner Kolumne in der israelischen Tageszeitung Haaretz vom Montag befasst sich der Journalist Gideon Levy mit den Schüssen auf Palästinenser an Essensausgabestellen in Gaza. Ich zitiere aus diesem Artikel: Man kann das, was dort seit mehreren Wochen geschieht, nur als Völkermord bezeichnen. Völkermord mit Vorsatz, Völkermord als Ziel, mit dem Ausmaß eines Völkermords, Völkermord um des Völkermords willen. Wenn Israel dem nicht sofort, nicht morgen, sondern heute, ein Ende setzt, kann es nicht länger von einem Vertrauensvorschuss profitieren. Aus rechtlicher Sicht müssen wir natürlich weiterhin auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag warten, das sich so lange hinzieht, dass man sich Sorgen macht, ob bis dahin noch viele Palästinenser in Gaza am Leben sein werden. Soldaten der israelischen Streitkräfte erhalten den Befehl, hungernde Menschenmassen zu erschießen. Diese Massen versammeln sich dort, nachdem Israel in einer Mischung aus Torheit und Bosheit veranlasst hat, engagierte und erfahrene UN-Organisationen abzuziehen und durch eine mysteriöse und monströse amerikanisch-israelische Organisation mit evangelikaler Ausrichtung zu ersetzen. Diese Organisation hat beschlossen, dass 2 Millionen hungernde Menschen mit nur 4 Verteilungsstellen auskommen müssen, die eine Stunde am Tag geöffnet sind. Und dass dort die gleiche Ordnung herrschen soll wie in einer Schlange vor der US-Botschaft in Tel Aviv. Es stellt sich heraus, dass 2 Millionen entrechtete und hungernde Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, sich anders verhalten als die satten und eleganten Visumsantragsteller in Tel Aviv. Das menschliche Massenexperiment ist gescheitert und die moralischste Armee der Welt wurde mobilisiert, um eine Lösung zu finden. Diese bestand darin, mit scharfer Munition auf die Menschenmassen zu schießen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Mindestens 549 Menschen wurden auf diese Weise bereits getötet. Tausende weitere sind verletzt, hungrig, erschöpft und stehen unter Schock angesichts dessen, was ihnen in den letzten 1,5 Jahren widerfahren ist. Menschen, deren einziger Wunsch es war, ihren Kindern eine Tüte Mehl zu bringen. Die Kommandeure der israelischen Streitkräfte entschieden über ihr Schicksal. Das Gebiet, in dem sie sich befanden und das eigentlich ein sicheres Gebiet sein sollte, war eine Todeszone. Nur sehr wenige Menschen interessieren sich dafür, nur wenige berichten darüber und nur wenige in Israel sind darüber schockiert. Wenn es keine unschuldigen Menschen im Gazastreifen gibt, gibt es auch kein Mitgefühl für seine Bewohner. Gaza ist ein Paralleluniversum, sagte ein Offizier gegenüber Haaretz. Das ist der Kern der Sache, die Frage des Völkermords. Gaza ist kein Paralleluniversum. Gaza ist das Gesicht der IDF und des Staates Israel. IDF ist der Name der israelischen Streitkräfte, Israel Defense Forces. Was in Gaza geschieht, wird nicht in Gaza bleiben, auch wenn die meisten israelischen Medien dies wünschen. Was in Gaza geschieht, definiert Israel in der Welt. Und was in Gaza geschieht, wird die israelische Gesellschaft für viele Jahre prägen. Wenn Israel zum Völkermordstaat erklärt wird, dann ist es Israel, das zu einem Paralleluniversum wird. Gideon Levy, Journalist der israelischen Tageszeitung Haaretz. Ihr guten Leute, gebt Antwort mir. Wollt ihr kämpfen für Frieden oder warten auf den Krieg? Denn bedroht ist die Menschheit in unserer Zeit. Wollt ihr Frieden erkämpfen, so tut es noch heute. Wollt ihr eure Familien ermordet sehen, eure Städte in Trümmern, gefiele euch das? Oder Frieden erkämpfen, nicht warten auf Krieg, dort im Sarg aus Beton unterm schwelenden Gras. Wollt ihr sterben durch Bomben im Napalmbrand, wenn die Schulen, die Häuser, die Fabriken explodieren? Wollt ihr fliehen aus der Stadt und verbrennen im Wald oder in euren Bunkern da unten krepieren? Menschlich leben oder sterben wie ein Hund im höllischen Lärm, wenn die Bomben explodieren? Oder finden wir doch jenen Weg, der uns führt in ein Land ohne Krieg, eine friedliche Welt. Ich weiß nicht viel, ich weiß nur eins, sterben will ich heute nicht. Sterben will ich heute nicht. Schwebe noch, wenn ich reise in die Welt. Ich gebe mich auf, ich hab mich gar nicht verstehen. Ich lebe noch, geh mir bloß aus dem Weg. Sonst renne ich nicht um, ich werd mein Weg weitergehen. Ich werd mein Weg weitergehen. Sterben will ich heute nicht. Sterben will ich heute nicht. Sterben will ich heute nicht. Sterben will ich heute nicht. Sterben will ich heute nicht. Niemandsland Geschichte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Liberté, Égalité, Fraternité. Die Französische Revolution. Am kommenden 14. Juli diesen Jahres jährt sich der Sturm auf die Bastille vom 14. Juli 1789 zum 236. Mal. Revolutionen sind machbar. Daran soll dieser Beitrag aus der Abteilung Niemandslandgeschichte erinnern. Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté? Non! Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution, das betrifft insbesondere die Menschenrechte, waren mitursächlich für tiefgreifende Macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa und haben das moderne Demokratieverständnis entscheidend beeinflusst. Als zweite unter den atlantischen Revolutionen erhielt sie ihrerseits orientierende Impulse aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskampf. Die heutige Französische Republik als liberal-demokratischer Verfassungsstaat westlicher Prägung stützt ihr Selbstverständnis unmittelbar auf die Errungenschaften der Französischen Revolution. Die revolutionäre Umgestaltung und die Entwicklung der französischen Gesellschaft zur Nation war ein Prozess, bei dem in der Geschichtsschreibung drei Phasen unterschieden werden. Die erste Phase von 1789 bis 1791 stand im Zeichen des Kampfes für bürgerliche Freiheitsrechte und für die Schaffung einer konstitutionellen Monarchie. Die zweite Phase, die reichte von 1792 bis 1794, führte angesichts der inneren wie äußeren gegenrevolutionären Bedrohung zur Errichtung einer Republik mit radikaldemokratischen Zügen und zur Ausbildung einer Revolutionsregierung, die mit Mitteln des Terrors und der Guillotine alle Feinde der Revolution verfolgte. In der dritten Phase der Direktorialzeit von 1795 bis 1799 behauptete eine von besitzbürgerlichen Interessen bestimmte politische Führung, die Macht nur mühsam gegen Volksinitiativen für soziale Gleichheit einerseits und gegen monarchistische Restaurationsbestrebungen andererseits. Ausschlaggebender Ordnungs- und Machtfaktor wurde in dieser Lage zunehmend das in den Revolutionskriegen entstandene Bürgerheer, dem Napoleon Bonaparte seinen Aufstieg und den Rückhalt bei der Verwirklichung seiner sich über Frankreich hinaus erstreckenden politischen Ambitionen verdankte. Les armes, on les prend où? Les fusils sont aux Invalides et la poudre à la Bastille! Nicht nur im Bewusstsein der Franzosen hat diese Revolution eine enorme Bedeutung. Mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 wurden auf dem europäischen Kontinent jene Prinzipien bekräftigt und gegen absolutistische Monarchien in Stellung gebracht, die in der Unabhängigkeitserklärung der nordamerikanischen Kolonisten angelegt waren und die heutzutage von den Vereinten Nationen weltweit propagiert und eingefordert werden. Für Staaten mit schriftlich fixierter Verfassung und entsprechenden Bürgerrechtsgarantien hat die dreiphasige Revolution gleich mehrere Modelle hervorgebracht, die jeweils abweichende Akzente hinsichtlich Freiheit, Gleichheit und Vermögensdifferenzierung etwa beim Wahlrecht aufwiesen. Zeitgenossen des Revolutionsgeschehens meinten schon bald nach dem 14. Juli 1789, also nach dem Sturm auf die Bastille, Zitat, »Wir haben in 3 Tagen den Raum von 3 Jahrhunderten durchquert.« Dem schloss sich ein sozialer und politisch-kultureller Umbruch an, in dem für politische Fraktionen, wie auch teils für benachteiligte Bevölkerungsschichten, wie die Sans-Culottes, durch gedruckte Medien Öffentlichkeiten geschaffen wurden, die mitbestimmend wurden auch für das politische Geschehen im nachfolgenden 19. Jahrhundert. Der revolutionäre Prozess wurde laut Johann Wilms fortlaufend von widerstreitenden Interessen und Kräften angetrieben. Sie alle suchten Antworten und Entwicklungen, die von der schieren Dynamik der Abläufe freigesetzt wurden. Es habe sich ausnahmslos um neue Herausforderungen gehandelt, die nach Lösungen verlangten, für die es kein Vorbild gab. In wirtschaftlicher Hinsicht wurden durch die Abschaffung ständischer Privilegien sowie der Zünfte und Gilden die Unternehmensfreiheit und das Leistungsprinzip gefördert. Kulturell bewirkte die Französische Revolution eine weitgehende Auflösung des überkommenen Bündnisses von Kirche und Staat, in dem der Laizismus den Religionslehren die Grenzen aufzeigte. Über Frankreich und den europäischen Kontinent hinaus regte das Revolutionsgeschehen neue revolutionäre Bewegungen an, die sich teils in Übereinstimmung mit der Entwicklung in Frankreich sahen, sich teils aber auch in Abgrenzung dazu formierten. Dabei waren es auch Vertreter benachteiligter sozialer Schichten, die die Losungen von Freiheit und Demokratie ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend auffassten und umzusetzen suchten, im atlantischen Raum nicht zuletzt Sklaven, Mulatten und Indios. Als Erfahrungs- und Forschungsobjekt für die Wechselwirkungen von Innen- und Außenpolitik wie von Krieg und Bürgerkrieg, als ein Beispiel für Gefährdungen und Labilität einer demokratischen Ordnung wie für die Eigendynamik revolutionärer Prozesse, bleibt die Französische Revolution auch künftig ein ergiebiges Studienfeld. Am kommenden 14. Juli diesen Jahres jährt sich der Sturm auf die Bastille vom 14. Juli 1789 zum 236. Mal. Ich hatte es eingangs mit den gleichen Worten schon einmal gesagt, aber ich wiederhole es noch einmal. Revolutionen sind machbar. Daran soll dieser Beitrag aus der Abteilung Niemandslandgeschichte erinnern. Nur 2 der vielen Aspekte der Französischen Revolution will ich in meinem kleinen Beitrag erwähnen. Einmal das aufklärerische Denken und die Politisierung und zum anderen natürlich den bewaffneten Aufstand. Zuerst einmal das aufklärerische Denken. Nicht nur auf einem zentralen Feld praktischer Politik und im institutionellen Bereich wies der vorrevolutionäre französische Absolutismus Schwächen auf. Aufklärerisches politisches Denken stellte auch seine Legitimationsgrundlage in Frage und eröffnete neue Optionen der Herrschaftsorganisation. Aus der französischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts ragen 2 Denker wegen ihrer besonderen Bedeutung für unterschiedliche Phasen der französischen Revolution hervor. Montesquieus Modell einer Gewaltenteilung zwischen gesetzgebender, ausführender und richterlicher Gewalt kam im Laufe der ersten Revolutionsphase zur Anwendung, die in die Schaffung einer konstitutionellen Monarchie mündete. Für die radikaldemokratische zweite Revolutionsphase hat Rousseau wichtige Impulse geliefert, unter anderem, indem er das Eigentum als Ursache der Ungleichheit zwischen den Menschen ansah und Gesetze kritisierte, die ungerechte Besitzverhältnisse schützten. Er propagierte die Unterordnung des Einzelnen unter den allgemeinen Willen. Volonté générale sah von einer Gewaltenteilung ab und die Richterwahl durch das Volk vor. Verbreitung fand aufklärerisches Denken im 18. Jahrhundert zunehmend in Debattierclubs und Freimaurerlogen sowie durch Lesezirkel, Salons und Kaffeehäuser, die im geselligen Rahmen zur Lektüre und Diskussion der Lesefrüchte anregten. Auch der Meinungsaustausch zu aktuellen politischen Fragen hatte hier zwanglos selbstverständlich seinen Ort. Hauptnutzer waren bildungsbürgerliche Schichten und Berufsstände, wie zum Beispiel Juristen, Ärzte, Lehrer und Professoren. Ein breitenwirksames Produkt und Kompendium aufklärerischen Denkens stellte die von Denis Diderot und Jean-Baptiste Le Rond de Lambert herausgegebene Enzyklopädie dar, die erstmals zwischen 1751 und 1772 erschien. Sie wurde, in mehrere Sprachen übertragen, zu dem Aufklärungslexikon schlechthin für die europäische Bildungswelt des 18. Jahrhunderts. Verpackt zwischen vielen Bildtafeln und Artikeln über Technik, Handwerk und Gewerbe standen die geisteswissenschaftlichen Artikel, die die modernen Ideen vertraten und Sprengstoff enthielten, um mehr als ein Ancien Regime zu unterminieren. Nun ja, der Großteil der Bevölkerung im Ancien Regime war an Aufklärungsdenken und Politisierung wenig interessiert, am Brotpreis umso mehr. Die Bauern, die 4/5 der Bevölkerung stellten, hatten 1788 infolge der kleinen Eiszeit eine schlimme Missernte erlitten und danach einen harten Winter durchlebt. Die klimatischen Extrema dieser Dekade könnten auch durch den Vulkanausbruch am 8. Juni 1783 auf Island verstärkt worden sein. Während es den Bauern am nötigsten fehlte, sahen sie die Speicher der weltlichen und geistlichen Grundherren, denen sie Abgaben zu entrichten hatten, noch gut gefüllt. Es kam zu Protesten und Forderungen nach Verkauf zu einem gerechten Preis, als die Getreidepreise stark gestiegen waren. Auch die kleinen Leute in den Städten wurden von den Preissteigerungen der Lebensmittel hart getroffen. Zur Jahresmitte 1789 war Brot teurer als zu jedem anderen Zeitpunkt des 18. Jahrhunderts in Frankreich und kostete das Dreifache des Preises der besseren Jahre. Handwerker in Städten mussten etwa die Hälfte ihres Einkommens allein für die Brotversorgung ausgeben. Jede Preissteigerung wirkte existenzdrohend und ließ die Nachfrage nach anderen Gütern des täglichen Bedarfs sinken. Nun erreichten Unzufriedenheit und Erregung auch diejenigen, die von der öffentlichen Auseinandersetzung um die Finanzmisere und die Funktionsunfähigkeit des Staates noch nicht unmittelbar erreicht und mobilisiert worden waren. Die wirtschaftliche Not, die infolge der Teuerung und Unterproduktion die städtischen Konsumenten und dann auch Handel und Gewerbe betraf, brachte die Massen auf die politische Bühne. Der US-amerikanische Gouverneur Morris schreibt in seinem Tagebuch am 12. Juli 1789 folgendes. Ich gehe zum Club. Ein Herr, der gerade aus Versailles kommt, berichtet uns von der Zusammensetzung des neu einberufenen Ministeriums. Das Volk dringt in die Läden der Waffenhändler ein und bald trifft im Jardin eine starke Abteilung der Palastwache mit aufgepflanztem Bajonett ein. Dazwischen drängt sich die Menge, von der einige Personen ebenfalls bewaffnet sind. Die armen Kerle haben den Rubikon offenbar überschritten. Sieg oder Strick? Das muss jetzt ihr Wahlspruch sein. Ich glaube, der Hof wird noch mehr zurückweichen und in diesem Fall werden alle seine künftigen Anstrengungen wirkungslos sein. Gibt er nicht nach, ist ein Bürgerkrieg das Allerwahrscheinlichste. Wenn die Vertreter des dritten Standes die Zahl ihrer Anhänger erst richtig festgestellt haben, wird in 10 Tagen ganz Frankreich in Aufruhr sein. Die kleine Rauferei, deren Zeuge ich war, wird sich wahrscheinlich, bevor sie die Grenzen erreicht, zu einem blutigen Kampf ausgewachsen haben und in diesem Fall werden der Hauptstadt unzählige Bürgerwehren zu Hilfe eilen. Man täte gut daran, die Ernte einzubringen. Und zum Sturm auf die Bastille schreibt Jurist Gervasau das folgende. 14. Juli. Ich habe die Bastille genommen. Niemals sah man in der kriegsgewohnten Armee solche Beweise der Tapferkeit wie an diesem Tag bei der führerlosen Menge von Menschen aller Stände, von Arbeitern jeder Art, die, meist schlecht bewaffnet und ohne jemals mit einer Waffe umgegangen zu sein, dem Feuer der Welle trotzten und die Blitze, die ihre Feinde schleuderten, zu verhöhnen schienen. Auch die Artillerie wurde gut bedient. Chollat, ein Weinhändler, der eine im Garten des Arsenals aufgestellte Kanone befehligte, verdient ebenso viel Lob wie Georgette, ein Kanonier, der am Morgen des 14. von Brest gekommen war und am Schenkel verwundet wurde. Nachdem die Angreifer die erste Zugbrücke heruntergeholt und ihre Kanonen vor die zweite gebracht hatten, konnte es ihnen nicht mehr misslingen, die Festung zu nehmen. Der Marquis de Launay, der Gouverneur der Bastille, hätte zweifellos der Einnahme der ersten Brücke heftigeren Widerstand entgegensetzen können. Aber dieser gemeine Handlanger der Tyrannei, eher wert, Kerkermeister als Kommandant einer Festung zu sein, verlor den Kopf, als er sich von dem wütenden Volk eingeschlossen sah und flüchtete eilends hinter die ungeheure Masse seiner Bastionen. Er hoffte, hier in Sicherheit auf die Hilfstruppen warten zu können, die ihm für den Abend Baron de Besenval und Monsieur de Flessel versprochen hatten. Aufhört, fängt der Mord an. Danke, so Frieder. Sie werden es nicht wahren! Sie werden es nicht wahren! Da geht er hin. Der glaubt kein Wort von dem, was er gesagt hat. Vous écoutez Niemandsland, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 296. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Heute möchte ich über das Thema Exillyrik in Spanien und die Rolle der Schriftsteller im Bürgerkrieg sprechen. Eine eigene umfangreiche Untersuchung wäre die Exillyrik zu Spanien wert. Walter Mehring und Stefan Heim, Berthold Viertel und Berthold Brecht haben in Gedichten Stellung genommen. Bemerkenswert ist die Lyrik von Erich Arendt, dem späteren Übersetzer von Pablo Neruda und Nazim Hikmet, der als Deutscher in einer ansonsten rein spanischen Truppe kämpfte. In dem 1951 erschienenen Band Bergwindballade sind diese Gedichte gesammelt. Da finden sich manche überdauernde Zeilen. Darin steht aber auch ein Hymnus auf Stalin, wie er unkritischer nicht sein könnte. Zitat: Sein Name ist in unsere Herzen eingegangen und wir, wenn nicht er wäre und seine Sicherheit, Weisheit und Kraft, seine Unbestechlichkeit und Güte. 20 Jahre habt ihr das Leben, das Wunderbare, euch erbaut unter viel Gefahr, mit Opfern und unmenschlichen Kräften. Wir aber stehen ein Jahr erst im Kampf. Vieles liegt vor uns und Schweres bleibt zu bestehen. Dieses aber wissen wir und es gibt den Mut uns, zum Letzten und Äußersten. Wir haben im Rücken einen Freund. Mit dem Freund war Stalin gemeint. Bemerkenswert sind auch die Lyrik von Louis Fernberg, sein Band Die spanische Hochzeit, den er 1949 veröffentlichte, und die Romane in Versen, die Johannes R. Becher 1938 herausgab. Eine epische Dichtung aus 215 Gesängen in Terzinen, die einen deutschen Bauern vorstellen, den es aus seiner Heimat nach Spanien verschlagen hat. Ich lieg tief in den Boden eingepresst. Ich lass mich nicht mehr aus dem Boden reißen. Reißt ihr mich weg, so bleibt euch nur ein Rest. Mit ganzer Kraft werde ich mich drin verbeißen. Klagt, Brüder, nicht. Ich tu euch nimmer leid. Ich habe Land. Ihr sollt mich glücklich preisen. Der Kampf in Spanien ist ein symbolisches Ende der Emigration, ist Findung einer Heimat, bedeutet Landnahme. Zu erwähnen sind wenigstens die Lieder, die Erich Weinert geschrieben und Ernst Busch gesungen hat. Insgesamt ist der Zug zum Liedhaften, oft zum Kindervers festzustellen, das Unterspielen in der kleinen Form, wie vor allem bei Brecht mit seinem Gedicht »Mein Bruder war ein Flieger«. Mein Bruder war ein Flieger, eines Tages bekam er eine Kacht. Er hat seine Kiste eingepackt und südwärts ging die Fahrt. Mein Bruder ist ein Eroberer, unserem Volk fehlt's an Raum. Und Grund und Boden zu kriegen, ist bei uns ein alter Traum. Der Raum, den mein Bruder eroberte, liegt im Quadratmassiv. Er ist lang 1,80 Meter und 1,50 Meter tief. Neben dem historischen Roman bildet das autobiografische Zeugnis, sei es auch verschlüsselt in Romanform, an sich den künstlerischen Ertrag der deutschen Exilliteratur. Doch wenn es gemeinhin einen Prozess der Vereinzelung und Subjektivierung beschrieb, so ist im Umkreis der Spanienliteratur ein Gegenzug deutlich. Beteiligung oder unmittelbare Anteilnahme gehen in der Schilderung in einen objektiveren Zusammenhang über. Der Einzelne, der sich als unmittelbar repräsentativ für das Geschehen hält, ist auch der symbolische Augenzeuge. Das lässt sich vor allem bei Egon Erwin Kisch und seinem Reportagenband Unter Spaniens Himmel belegen. Kisch war in Barcelona, Valencia, im belagerten Madrid, wurde Zeuge der Schlachten von Teruel, Quinto und Fuentes del Ebro. Er schildert in der posthum zusammengestellten Sammlung Städte, Personen, Ereignisse, hält sich im Prado und an der Front auf, besucht den Stierkampf und beschreibt Goya-Bilder. Alles vergegenwärtigt, im Besonderen das Allgemeine, spiegelt den Kampf gegen die Unterdrücker, ist eine verschlungene Faktografie, an deren Ende jedes Mal die optimistische Hoffnung auf den Sieg steht. Willy Bredels Sammlung »Begegnung am Ebro« wurde im Manuskript 1938 fertiggestellt, ging unter den Trümmern nach einem Bombenangriff in Barcelona zunächst verloren, wurde jedoch wie durch ein Wunder geborgen. Sie sollte im Prager Malik Verlag veröffentlicht werden, aber der Bleisatz wurde nach dem Einmarsch deutscher Truppen in die Tschechoslowakei eingeschmolzen. Ein einziger Abzug wurde gerettet, der gelangte nach Paris, wonach das Buch 1939 gedruckt wurde. Bredel folgt in 12 Abschnitten dem Bataillon Thälmann, in dem internationale Freiwillige und Spanier kämpften, durch den Krieg. Selbstverständlich findet sich auch hier, wie in den meisten der Protokolle und Reportagen, das unkritische Bekenntnis zur Sowjetunion. Die Sowjetunion ist keine imperialistische Macht, die kolonisieren will. Die russischen Kommunisten wissen sehr genau, dass jedes Volk auf eine besondere Weise sich die Freiheit, den Sozialismus erkämpfen muss und jedes Land seine besonderen Formen und Methoden bringt. Die Wahl heißt nach Bredel und den meisten schreibenden Spanienkämpfern Stalin oder Hitler, Freiheit oder Faschismus. Mit diesen Wertungen versehen ist auch die zweibändige Darstellung Ludwig Renz im Spanischen Krieg, die 1956 erstmals erschien. Was sie auszeichnet, sind vor allem die exakten Kenntnisse des Autors. Renn nahm eine unglaublich kühle Beobachterrolle auch mitten im Kampfgeschehen ein. Sie und sein ausgenüchtert sachlicher Stil rücken ihn in die Nähe des Frontbeobachters Ernst Jünger, der über seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg die Aufzeichnungen in Stahlgewittern geschrieben hat. Renn wirkt mit seinen Spanienberichten wie ein linker Ernst Jünger und kann sich vor allem durch den Duktus seiner Prosa mit ihm messen. Eine Schlüsselrolle zum Verständnis des Geschehens haben auch die Aufzeichnungen, die Alfred Kantorowicz 1948 erstmals und 1969 erstmals unzensiert, wie er behauptete, in der Bundesrepublik als spanisches Kriegstagebuch veröffentlichte. Am wenigsten bekannt und am meisten unterschätzt sind jedoch die autobiografischen Texte von Theodor Balck, die er erstmals in Mexiko im Verlag El Libro Libre 1943 unter dem Titel »Das verlorene Manuskript« herausbrachte. Sie bilden ein Zeugnis von, auch literarisch, hohem Rang. Auch er ist mit Kopf und Herz nach Spanien geeilt. Er dient als Bataillonsarzt. Die Eindrücke, die er festhält, lösen sich von der vorherrschenden, optimistischen Perspektive seiner Kollegen. Früh schon erkannte er, dass die Sache verloren ist. Da weigerte sich mein Verstand, verständig zu sein und zu antworten, dass es nicht umsonst gewesen wäre. Ja, es gab Augenblicke, wo es mein Verstand nicht leicht mit mir hatte. Beeindruckend ist das Buch, das die ganze Zeit des Bürgerkriegs und die Internierung der geflohenen Interbrigadisten in französischen Lagern umfasst, durch seine literarische Unabhängigkeit, so etwa, wenn sich Balck angesichts höchster Lebensgefahr entheroisiert. Ich bin federleicht und kristallklar und glatt wie der Spiegel eines Sees, über den kein Windzug streicht, auch nicht der geringste Hauch. Kein Windzug der Todesangst, kein Gedankenhauch von Strategie und Taktik. Mir ist nicht heiß und mir ist nicht kalt. Ich hänge nicht am Leben und wünsche nicht, es wegzuwerfen. Ich fürchte mich vor dem Tod und ich freue mich nicht auf ihn. Ich schreite durch eine Atmosphäre, wo Selbsterhaltungstrieb keine Währung mehr ist. Ich bin wie eine Maschine, die läuft, ohne Zweck, ohne Ziel, ohne Nutzen. Mouvement pour le mouvement. So bewege ich mich mit mir, zum ersten Mal, seit ich erwachsen bin, versöhnt. Franz Werfel, im Übrigen politisch eher indifferent, hat sich ebenfalls anstecken lassen. Er schrieb eine legendenhafte Erzählung über einen Gauner, der wegen seiner kriminellen Taten zum Tode verurteilt wird und sich dann durch Ränke und Schliche vor der Hinrichtung retten kann, bis er bei den Phalangisten als Held dasteht. Nachzuhören übrigens in Folge 294 von »Es lebe der Tod«. Karl Otten verfasste einen Roman, der das Geschehen auf Mallorca darstellt, »Torquemadas Schatten«. Es ist der Schatten des Großinquisitors, der sich über die aktuellen Ereignisse legt. Es war der schrecklichste Mensch, den Spanien je ertragen hat. Er konnte nur eines denken, Mord, Hölle, Juden und Christen, Spanier und Moros mussten sterben, wenn sein Verdacht auf sie fiel. Ein vielstimmiges Register an Personen trägt das Geschehen. Thematisiert ist der Gegensatz von Republikanern und Phalangisten in einem entlegenen Fischerdorf, der Einbruch von Politik in den Winkel. Im Sommer 1937 wurde der zweite Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur nach Madrid einberufen. Er wurde jedoch wegen der militärischen Bedrohung der spanischen Hauptstadt am 4. Juli in Valencia begonnen, wohin die republikanische Regierung ausgewichen war. Fortgesetzt wurde er vom 6. bis 8. Juli in dem von drei Seiten eingeschlossenen Madrid. Seinen Abschluss fand er am 10. Juli in Barcelona. Besonders beachtet waren damals Grußadressen, etwa Heinrich Manns, der zwei Jahre zuvor auf dem ersten Kongress in Paris stellvertretend für die deutschen Exilschriftsteller geehrt worden war. Michail Koltsow, André Malraux und der von einer schweren Verwundung genesene Gustav Regler traten auf. Ludwig Renn betonte in seiner Rede die Verbindung zwischen der Front gegen Franco und der Opposition gegen Hitler. Für ihn war es entscheidend, dass der militärische und der literarische Frontverlauf zusammengefallen waren. Wir Schriftsteller an der Front haben die Feder aus der Hand gelegt, denn wir wollen nicht mehr Geschichte schreiben, sondern Geschichte machen. Das war es, was unseren alten Freund und Kollegen, den General Lukács, was Albert Müller und Ralph Fox hierher trieb. Sie sind für unsere Sache gefallen, wie andere dafür schwer verwundet wurden. Wer von euch hier im Saal wünscht, meine Feder zu nehmen, der Bruder meiner Gedanken zu sein für die Zeit, wo ich das Gewehr genommen habe? Seht, hier biete ich die Feder als ein Geschenk, das kein Vergnügen ist, sondern eine große Pflicht. Und der Name dieser Pflicht, alles gegen den Faschismus. Es war, wie Anna Segers schrieb, ein demonstrativer Kongress. André Gides Wendung gegen den Stalinismus wird als ein Solidaritätsbruch gegen uns angesehen, der immer zur Solidarität mit Franco werden müsse. Als Erzählerin war Anna Segers von solchem monolithischem Entweder-Oder weit entfernt. In Transit beschrieb sie wenige Jahre später den Spanienkämpfer Heinz, einen geschlagenen und verkrüppelten. Auch Bertolt Brecht, damals in Dänemark, war von den Ereignissen beeindruckt. Er schrieb 1937 den freilich mittelmäßigen Einakter »Die Gewehre der Frau Carrar«. Frau Carrar, Witwe eines bei einer Revolte umgekommenen Fischers, will ihre beiden Söhne von den Ereignissen fernhalten, verteidigt ihren Standpunkt mit einiger List, bis eines ihrer Kinder von Frankisten umgebracht wird. Dann rückt sie die Gewehre heraus, geht mit dem anderen Sohn selbst an die Front. Das Lehrstück ist die Illustration jener Auffassung, die Brecht für die Tagung in Madrid formulierte. Die Kultur, lange, allzu lange nur mit geistigen Waffen verteidigt, angegriffen, aber mit materiellen Waffen, selbst nicht nur eine geistige, sondern auch und besonders sogar eine materielle Sache, muss auch mit materiellen Waffen verteidigt werden. Es ist das Konzept des kämpferischen, des streitbaren Humanismus, das damals so unterschiedliche Leute wie Heinrich und Thomas Mann und Bertolt Brecht einte, für diesen historischen Augenblick und nur im Allgemeinen. Der intellektuelle Ertrag aus diesem Kongress war gering. André Gides Kritik am Stalinismus in seinem Reisebuch Retour de l'URSS, also Rückkehr aus der UdSSR, gerade erschienen, wurde nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Der Autor war nicht eingeladen. Kritik war auf dem Kongress nicht vorgesehen. Er sollte allein die Einheit von Kampf und Schreiben bestätigen und die Formel vom sozialistischen Realismus, das literarische Analogon zur politischen Volksfront, durchsetzen. Der Schriftstellerkongress war eine Plattform zwischen zwei Fixdaten eher nach stalinscher Kulturpolitik. Dem ersten All-Unions-Kongress in Moskau von 1934, auf dem die Doktrin des Sozialismus verkündet wurde, und der Expressionismus-Debatte von 1938, durch die die künstlerische Moderne aus dem sozialistischen Formenkanon verbannt wurde. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 296, eine Niemandsland-Produktion, 2025. Literaturhinweis. Ich verlas Auszüge aus einem Essay von Wilfried F. Schöller »Im Spannungsfeld der Ideologien«, ein Streifzug durch die deutsche Spanienliteratur. erschienen im Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 2004. No pasarán. Pasaremos. J'aimerais tant savoir t'écrire mes pensées pour que tu puisses mieux comprendre pourquoi je suis comme je suis pour t'expliquer tout ce que j'essaie d'entreprendre. Tu viendrais feuilleter dans mes idées pour constater à chaque page, chaque ligne, chaque image que tu as déjà pensé, mais pensé. J'aimerais tant savoir t'écrire mes pensées, mais avant que je les écrive, lorsque je cherche les mots pour les exprimer, elles s'en vont à la dérive. J'aimerais tant que le temps soit comme la glace, que cet instant se cristallise. J'aurais encore ce temps perdu qui ne passe que si je le veux à ma guise. Peut-être que je trouverai le temps lorsqu'il ne fuira plus sans cesse de réaliser les promesses que je t'ai faite il y a bien longtemps. J'aimerais tant que le temps soit comme la glace, mais en prononçant ces paroles, en rêvant de retenir cet instant, hélas, un peu de notre temps s'envole. J'aimerais tant que mon amour soit un château avec ton nom pour seul emblème, avec des tours plus hautes que le vol d'oiseau, pour que tu vois combien je t'aime. Tu serais seul à en avoir la clé, les grilles et les portes secrètes, les caves et les oubliettes s'ouvriraient et fermeraient à ton gré. J'aimerais tant que mon amour soit un château pour pouvoir mieux te le décrire. Mais si mon amour n'a ni donjon ni créneau, j'aimerais au moins te le dire. J'aimerais tant. Sie werden die Stimme erkannt haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Frédéric May, Reinhard May, von seinem französischsprachigen Album. Die Katastrophen und vermischten Meldungen für die Wochen im Niemandsland vom 7. bis zum 21. Juli 2025. Die Welt ist keine bessere geworden in den letzten Wochen seit unserer letzten Sendung. Im Gegenteil. Die tödlichste Industrie seit Menschengedenken, die Rüstungsindustrie, expandiert. Der Rüstungssektor boomt konstant. Davon profitiert auch die Schwarzwälder Waffenschmiede Heckler & Koch. Die Auftragslage war nie lukrativer als jetzt. Ein Friedensbündnis kritisiert das tödliche Kriegsbusiness. Bilder trügen, führen in die Irre. Wie beim Kriegsproduzenten Heckler & Koch, H&K. Auf der Startseite der Website der Schwarzwälder Waffenschmiede prangt ein Windkraftrad mit seinen schweren Rotorblättern samt Betonturm und Maschinenhaus in den tiefblauen Himmel. Von goldgelbem Sonnenlicht umstrahlt. Dazu der Reklamespruch: Sicherheit geht für uns mit nachhaltigem Handeln einher. Wir beschränken uns nicht nur auf eine ökologische Produktionsstrategie. Nur, nachhaltig ist hier nichts, ökologisch schon gar nichts. Der zivile Touch Augenwischerei. Der Beleg, die Produktion von Deutschlands größtem Fabrikanten von Sturmgewehren, Maschinengewehren, Granatwerfern und Pistolen steigt und steigt. Das berichtete dpa am Mittwoch. Eine Tendenz, die der Firmenvorstand gleichen Tags auf der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens zufrieden feststellte. Der Umsatz zog demnach im vergangenen Jahr um 13,9% auf 343,4 Millionen Euro an. Der Gewinn nach Steuern, EAT, stieg um 9,6% auf 31,5 Millionen Euro. Die Auftragsbücher bei Heckler & Koch sind pickepacke voll. Lag der Auftragseingang 2023 noch bei 285,3 Millionen Euro, so stieg er 2024 auf 426,2 Millionen Euro. Ein Rekordwert in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Und da die Branche konstant boomt, wollen die geschäftigen Schreibtischkrieger ein umfangreiches Investitionsprogramm auf den Weg bringen. Nachdem die Bosse von Heckler & Koch in den vergangenen 5 Jahren rund 100 Millionen Euro für modernere Anlagen, ein Schießzentrum und einen Logistikstandort ausgegeben haben, sollen es in den kommenden 5 Jahren 150 Millionen Euro sein. Es gehe schließlich um den technologischen Ausbau, die Stärkung industrieller Kapazitäten und die Positionierung als sogenannter Systemanbieter im sogenannten Verteidigungssektor. Was sind Systemanbieter? Unternehmen, die Fremdkomponenten, etwa Zubehör von Zulieferern, zu einem, in dem Fall mörderischen Produkt zusammenschrauben. Das haben die Schwarzwälder Todbringer bislang nicht gemacht. Künftig aber. Ein Kriegsbusiness, das Widerspruch hervorruft. Von den kritischen Aktionären, von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, von der Initiative Ohne Rüstung leben oder der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Das Quartett brandmarkte am Mittwoch via Pressemitteilung die tödlichen Profite von Heckler & Koch. Ein Kritikpunkt. Geschäfte in lax regulierten Märkten in den USA. Heckler & Koch wirbt dort unter anderem mit der Pistole CC9, speziell um zivile Kundschaft. Die verdeckt getragene, feuerstarke Knarre gilt als besonders alltagstauglich, um für einen Tag bereit für den Einsatz zu sein. Charlotte Kehne, die ist Referentin für Rüstungsexportkontrolle bei Ohne Rüstung leben, erklärte, damit unterstützt Heckler & Koch den gefährlichen Mythos, Schusswaffen würden ihre Besitzer sicherer machen und dienten ausschließlich der persönlichen Selbstverteidigung. Dabei gäben in den USA 9-mal so viele Menschen an, Opfer einer Person mit einer Schusswaffe geworden zu sein, als durch eine Schusswaffe geschützt worden zu sein. Das weiß Kehne. Sie kritisiert weiter. Angesichts des Leids der Betroffenen von Schusswaffengewalt und ihrer Angehörigen ist das eine zynische und gefährliche Strategie. Wohl wahr. Allein im vergangenen Jahr sind in den USA fast 17.000 Menschen durch Schusswaffengewalt getötet und mehr als 31.000 Menschen verletzt worden. Ein weiterer Kritikpunkt. In zahlreichen Krisen- und Kriegsgebieten hantieren Kindersoldaten mit Heckler- und Kochfabrikaten, oft mit Kleinwaffen und Faustfeuerwaffen. Beispielsweise in Uganda, in Sierra Leone, im Sudan, in Kolumbien, in Myanmar, im Irak. Die Heckler & Koch Geschäftsführung sei aber bis heute nicht bereit, wenigstens einen Rehabilitationsfonds speziell für Kindersoldaten und deren Opfer einzurichten, so Tillmann Masser, der ist Co-Geschäftsführer des Dachverbands der kritischen Aktionäre. Wenig verwunderlich, Entschädigungszahlungen passen nicht zum Heckler & Koch Firmenidyll mit Windrädern. Ich verlas einen Artikel von Herrn Oliver Rast, erschienen am 10.07. in der Jungen Welt, unter dem Titel Tödliche Profite, Thema Rüstungsindustrie. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Werfen wir einen Blick auf die Ostfront. Da sieht es für die NATO sehr schlecht aus. Russland rückt vor, meldet die Presse. Ukraine-Krieg. Bisher größte Angriffswelle mit Drohnen und Raketen auf die Ukraine. Der Bundeskanzler sieht diplomatische Optionen erschöpft. Russland hat in der Nacht zum Mittwoch den bisher größten Drohnenangriff des Krieges in der Ukraine geflogen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden 728 Drohnen und 11 ballistische Raketen abgefeuert. Von ihnen seien 296 abgeschossen und weitere 415 fehlgeleitet worden, heißt es offiziell. Der Unterschied ist nicht ganz unbedeutend. Fehlgeleitete Drohnen werden nicht unschädlich gemacht, sondern gehen unkontrolliert irgendwo nieder. Auf solche elektronischen Störmaßnahmen entfallen vermutlich viele der aus militärischer Sicht sinnlosen Einschläge in Garagenanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und dergleichen. Nach russischen Angaben waren Hauptziele der nächtlichen Angriffswelle eine Fabrik zur Reparatur von Flugzeugtriebwerken im westukrainischen Lutsk sowie ein Militärflugplatz südlich von Schitomir in der Zentralukraine. Auf letzterem seien umfangreiche Treibstoff- und Munitionsdepots zerstört worden. Angaben über Tote und Verletzte machte keine der beiden Seiten. Moskau meldete dagegen eine ukrainische Drohnenattacke auf den städtischen Badestrand von Kursk und 83 weitere abgeschossene Drohnen des Gegners. Bei dem Beschuss wurden nach Angaben des örtlichen Gouverneurs am Dienstag 3 Besucher getötet und 6 verletzt, darunter ein 5-jähriger Junge. Ob es sich um einen gezielten Angriff handelte oder auch hier eine vom Kurs abgebrachte ukrainische Drohne auf den Strand stürzte und explodierte, geht aus den Meldungen nicht hervor. Derweil haben die russischen Truppen in der Südukraine offenbar einen größeren Vorstoß im Gebiet Schaporizja begonnen. Russische und ukrainische Quellen berichteten von intensiven Kämpfen zwischen der Ortschaft Kamjanska am ehemaligen Ufer des Stausees von Kachowka bis etwa 50 Kilometer weit nach Osten südlich von Urichiv. Ukrainische Offiziere vor Ort berichteten in sozialen Netzwerken von einem seit Kriegsbeginn nicht erlebten russischen Beschuss. Ziel der Operation scheint zu sein, eine wichtige Versorgungsroute für die ukrainischen Truppen im Süden des Donbass zu unterbrechen. Weiter nordöstlich setzten die russischen Truppen ihre Operation zur weiträumigen Einkreisung des Ballungsraumes von Pokrovsk und Konstantinowka langsam aber stetig fort. Auch hier klagen ukrainische Soldaten darüber, dass sie praktisch keinen Schritt tun können, ohne von Drohnen angegriffen zu werden. Angesichts der immer intensiveren Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine prüft US-Präsident Donald Trump offenbar, ob er dem Land entgegen früherer Erklärungen doch wieder Patriot-Luftabwehrsysteme liefern könne. Zuvor hat es geheißen, das sei wegen stark dezimierter Vorräte in den USA bis auf Weiteres nicht möglich. Auch die Bundesregierung will offenbar der Ukraine eine weitere ihrer Patriot-Batterien überlassen. Mit 3 Batterien hat die Bundesrepublik der Ukraine bereits ebenso viele dieser Systeme geliefert wie die USA selbst. Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU sprach am Mittwoch im Bundestag davon, dass die diplomatischen Möglichkeiten für ein Ende des Krieges derzeit erschöpft seien. Das deckt sich mit der Parole, die der frühere ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow am Montag im Gespräch mit der Londoner Times ausgab. Es sei jetzt nicht der Moment für Kompromisse. Die Ukraine müsse sich auf einen langen Krieg einstellen. Na dann, viel Vergnügen. Contrabanda FM, con los motores en marcha. Niemandsland. Sí, dale, dale. Contrabanda FM, aquí estamos en un estrecho directo con todas las máquinas en marcha. Niemandsland. Zum Thema Bergbau in Spanien gibt es in der Taz ein langes Interview mit einem Umweltschützer. Bergbau findet in Spanien unter schmutzigen Bedingungen statt, das sagt Cristóbal López Pazo von der Umweltschutzorganisation Ecologistas en Acción. Die Taz interviewte Herrn López. Der Interviewer ist Rainer Wandler. Herr López Pazo, Ihre Organisation Ecologistas en Acción hat bei der EU-Kommission Beschwerde gegen die Aufnahme von 6 Bergbaugebieten in Spanien in die Liste der strategischen Projekte eingelegt. Warum? Antwort: Diese Projekte werden der Umwelt schaden. Einige dieser Projekte sind bereits in Betrieb. Sie haben zum Teil eine lange Liste von Strafen, Stilllegungen und Wiederinbetriebnahmen hinter sich. So wurde etwa der Projektentwickler der Mine Las Cruces in der Provinz Sevilla verurteilt, weil wiederholt das Grundwasservorkommen, das Tausende von Menschen mit Wasser versorgt, verunreinigt wurde. Agua Blanca in Extremadura ist ohne Genehmigung in Betrieb und versucht nun auch mit einer rechtlich abgelaufenen Umweltverträglichkeitserklärung weiterzumachen. Auch hier weisen die Gewässer hohe Werte an Quecksilber, Cadmium und Selen auf. Die Mine La Paria, ebenfalls in Extremadura, wurde gar wegen schwerer Umweltverschmutzung geschlossen und mit einer Geldstrafe belegt. Das sind nur die schlimmsten Beispiele. Statt könnte der Abbau sicherer gemacht werden, wenn die EU diese Minen als strategische Projekte einstuft. López Paso, Bergbau ist von sich aus eine für die Umwelt schädliche Aktivität. Natürlich, wenn alles richtig gemacht wird, kann dies Schäden verhindern. Wenn nicht in offenen Bergwerken abgebaut wird, die Weiterverarbeitung in Hallen stattfindet und dazu kein Wasser genutzt wird, dann hilft dies, Kontaminierung zu vermeiden. Aber das ist nicht der Fall. In Spanien wird immer offen gearbeitet. Der Staub der Minen verseucht die gesamte Gegend. Die Abwässer enden in großen Becken. Hinzu kommt, dass die meisten Bergwerke nur eine sehr geringe Ausbeute haben. Das gesuchte Material macht oft gerade einmal 1% des Abbaus aus. Es wird unter großem Aufwand gewonnen. Das führt zu riesigen Abraumhalden und sehr viel Abwasser, zum Beispiel bei Kupfer und Gold. Die Vorkommen, die ausgebeutet werden sollen, sind oft nicht mehr sehr reichhaltige. Aber was früher nicht rentabel war, ist es dank der steigenden Nachfrage und der steigenden Preise heute. Der Interviewte, Cristóbal López Paso, ist 56 Jahre alt und gehört seit 8 Jahren Ecologistas en Acción an und koordiniert seit 3 Jahren deren Bergbaupolitik. Eine weitere Frage der Taz. Warum ist der Abraum ein Problem? Antwort López Paso. Beim Bergbau wird leider nicht nur das freigesetzt, nach dem wir suchen. Wo es ein begehrtes Metall gibt, kommen meist auch andere Metalle vor, die nicht erwünscht und sogar hochgiftig sind, wie zum Beispiel Blei, Quecksilber, Cadmium bis hin zu radioaktiven Elementen. Wo sollen ohne Bergbau die Rohstoffe etwa für die Energiewende herkommen, López Paso? Wenn vor 80 oder 100 Jahren eine Bergbaufirma in eine Region kam, feierten die Leute mit Sekt. Heute packen sie die Koffer oder gehen auf die Barrikaden. Warum? Weil mittlerweile jeder weiß, wie der Bergbau funktioniert, wie er alles kontaminiert. Und so gut wie keine Mine wird nach Ende des Abraums renaturiert, wie das eigentlich vorgeschrieben ist. Das ist den Unternehmen zu teuer. Die Betreiberfirma meldet üblicherweise Bankrott an, so kann der Mutterkonzern nicht belangt werden, da ein kompliziertes Firmengeflecht dazwischen geschaltet ist, viele davon in Steuerparadiesen. Nicht um Steuern zu sparen, sondern damit sie nicht juristisch belangt werden können. Das könnte man das Problem lösen, indem man weniger verbraucht und etwa mehr recycelt, López Paso. In der EU wird, außer einigen wenigen Metallen, keine effektive Wiederverwertung betrieben. Bei vielen Metallen liegt die Recyclingquote unter 2%. Es ist billiger, immer weiter abzubauen. Wenn die Bergbauunternehmen die Umweltkosten ihrer Projekte voll tragen müssten, wäre das anders. Frage, würde mehr Recycling den Bedarf decken? López Paso, nein, ganz sicherlich nicht. Taz, wenn wir hier nicht abbauen, dann geschieht das im globalen Süden. Dort sind die Arbeitsbedingungen und Umweltrichtlinien lascher als hier. Ist es dann nicht besser, den Bergbau in Europa zu betreiben, unter europäischen Auflagen? López Paso, von Spanien aus betrachtet, sollten wir mit dem Begriff globaler Süden vorsichtig umgehen. So sind die Auflagen für Bergbau etwa in Südamerika und sogar in China strenger als hier. Hier gibt es Bergwerke mit offenen Abwasserbecken an Oberläufen von Flüssen und mit Abraummethoden, die in China so nicht erlaubt würden. Klar, solche Auflagen kommen nicht von ungefähr. In Südamerika wurden sie nach mehreren schweren Unfällen mit vielen Toten verschärft. Taz, auch hier gab es vor 27 Jahren einen schweren Unfall. In Aznalcóllar in Südspanien brach der Damm des Stausees für giftige Abwässer. Eine ganze Region wurde verseucht. Wurden danach Gesetze verändert? López Paso, nein, es geschah nichts. Die Betreiberfirma ging pleite. Der Konzern dahinter wurde nie belangt. Jetzt hat er sogar die Genehmigung bekommen, den Betrieb wieder aufzunehmen. Mit der gleichen Abbaumethode, mit dem gleichen Abwassermanagement wie damals. Und wieder ist es eine lokale Betreiberfirma und eine weitere in einem Steuerparadies, die dazwischen geschaltet wurden, um Verantwortlichkeiten zu vertuschen, falls was passiert. Das, wie wäre ein anderer Bergbau möglich? López Basso. In einigen Ländern Mittelamerikas ist der offene Bergbau verboten. In Österreich gibt es Beispiele von Untertagebau, wo das Material in Rohren zu den entsprechenden Anlagen transportiert wird. Das Metall wird in geschlossenen Hallen und trocken gewonnen. So wird Umweltverschmutzung weitgehend ausgeschlossen. Die Unternehmen müssen in die Verantwortung genommen werden. Es kann nicht sein, dass sie die Gewinne einstreichen und die Allgemeinheit für die Schäden aufkommt. Keiner würde einsehen, dass der Bäcker gegenüber die ganze Straße zumüllt und nichts passiert. Warum lassen wir das bei den Bergwerken zu? Thema: Die Lage der Arbeiterklasse in Deutschland. Bei einer bundesweiten Razzia auf Baustellen hat der Zoll zahlreiche mögliche Verstöße gegen die Mindestlohnregelung und andere Vergehen festgestellt. Am Montag waren 2800 Zöllner und Zöllnerinnen aller Hauptzollämter in Deutschland im Einsatz und haben mehr als 8000 Bauarbeiter und andere Arbeitnehmer befragt, unter anderem in Berlin, München und Köln. Nun stellt die Generalzolldirektion ein erstes Ergebnis der Überprüfungen vor. Die Ermittler leiteten noch vor Ort rund 300 Straf- sowie 400 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Außerdem wurden Geschäftsunterlagen geprüft. Häufig ging es darum, dass Bauarbeiter keinen Aufenthaltstitel hatten. Sie hätten also gar nicht auf der Baustelle sein dürfen. Im Nachgang der Razzia und nach Auswertung von Unterlagen stellte der Zoll zudem 1800 weitere Verstöße fest. In 260 Fällen ging es den Angaben zufolge um das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und darum, dass wohl nicht mal Mindestlohn gezahlt wurde. Nach Einschätzung eines Zollsprechers auf einer Baustelle in Bornheim bei Köln dürften einige Bauarbeiter dort wohl nur wenige Euro bekommen haben. Dort hatte der Zoll 6 Männer aus dem Kosovo und Weißrussland ausfindig gemacht, die dort nicht hätten sein dürfen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD, dessen Ministerium der Zoll untersteht, sprach von einem konsequenten Einsatz gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung auf dem Bau. Wir werden die Gangart gegen diejenigen weiter verschärfen, die sich auf Kosten aller bereichern, sagte der Sozialdemokrat. Wer schwarz arbeite oder arbeiten lasse, zahle weder Steuern noch Sozialabgaben. Wir wollen die Ermittlungen weiter intensivieren und so noch mehr aufdecken. Er wolle die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung zügig verbessern. Dazu werde ich noch vor der Sommerpause einen Gesetzesentwurf vorlegen. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM, 91.4. Casa Met, des de 1998, a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Ni Man's Land. Perfekten Know-hows und des Standpunkts. Und da gibt's nur ein weit, weit. Was hier zählt, ist Arbeit und wer keine hat, stellt sich hinten an. Hässlich und klein. Es ist das Ende der Kette vom langen Kampf. Wer war Abel, wer kein, wer hat angefangen? Einer war den ersten Stein. Weit, weit. Vernichtet die Wälder und gießt sie mit Tränen. Der Boden geplündert, die Saat vergiftet. Die Fotos der Zukunft sind überbelichtet. Ein Atomsatellit gerät aus der Bahn, verglüht in das Hirn. Wir haben 1,26 Wochen gemasen, und einer Morgendämmern, die Nacht zieht ins Tal. Wir siegern in Stellung zur heutigen Wahl. Sag Dankeschön, bestechlich und klein. Wir haben gesagt, was dieses Land braucht, ist Wachstum und Technik, perfektes Know-how. Unser Standpunkt war da immer ganz klar. Die Barcelona-Nachrichten und Meldungen aus der gräflichen Hauptstadt hier im Niemandsland für die kommenden zwei Wochen. Das wären genauer gesagt die Wochen vom 7. bis zum 21. Juli 2025. Beginnen wir mit einer Meldung über die Amnestie für die Separatistenpolitiker. Das von der sozialistischen Regierung vor 4 Jahren verabschiedete Amnestiegesetz für die separatistischen Politiker und ihre staatsauflösenden Aktivitäten während der Unruhejahre 2017-18 ist am 26. Juni durch den Alto Tribunal gegangen, den obersten Gerichtshof. Und der hat mit der 6-Stimmen-Mehrheit der sogenannten progressiven Richter beschlossen, dass das Amnestiegesetz gegen keine verfassungsrechtlichen Gesetze verstößt. Die 4 Richter, die das nicht so sehen, erklären die Norm für willkürlich. Präsident Sanchez erklärte jetzt, dass das Kapitel Prozess, also das heißt der Abspaltungsprozess nationalistischer Katalanisten, damit beendet sei. Dennoch kann Carles Puigdemont an seinem Fluchtort in Belgien nicht frohlocken. Zwar setzt das Amnestiegesetz den Staatsumsturzversuch und den Landfriedensbruch als Delikt aus, aber nicht den Straftatbestand der Veruntreuung von Steuermitteln, sodass der Haftbefehl gegen Puigdemont nicht aufgehoben werden kann und ihm Knast droht, sobald er einen Fuß auf spanischen Boden setzt. Industriesterben in Katalonien. Katalanische Unternehmen, Gewerkschaften, Politiker und Wirtschaftsverbände versuchen, die schleichende Deindustrialisierung nicht aufzuhalten, aber zumindest zu verlangsamen. Als im Jahr 2009 die große Krise das gesamte Finanz- und Wirtschaftssystem des kapitalistischen Westens erschütterte und Massenentlassungen und Firmenpleiten, Fabrikschließungen und Finanzcrashs an der Tagesordnung waren, erklärte der Multikonzern Lear die Schließung seiner Fabrik in Roquetas, hier im Baix Ebre. 500 Angestellte und Arbeiter saßen von einem Tag auf den anderen auf der Straße. Ab da ging es mehr oder weniger nur noch bergab. Trotz massiver Proteste und verzweifelter Versuche einer Reindustrialisierung durch die Politik. Die Entwicklung ist eindeutig. Der Anteil der Industrieproduktion am wirtschaftlichen Gesamtvolumen hier in Katalonien hat seit dem Jahr 2000 von 26,9% bis heute mit 18,8% nur noch abgenommen. Geschlossen haben seitdem die Firma Nissan, Barcelona Zona Franca 2021, 2500 Arbeitsplätze weg. Continental Ruby 2019, 760 Arbeitsplätze. Mal Villanova 2021, 345 Arbeitsplätze. Robert Bosch, Yesadamund, 336 Arbeitsplätze. Und so geht es dutzendweise immer weiter. Katalonien verliert seine Industriestruktur. Bleiben wird der touristische Dienstleistungssektor. Alle von mir genannten Zahlen sind aus IDESCAT veröffentlicht in El Periódico am 27.06.2025. Thema Abzocke und Misshandlung bei alten Menschen. Der Servicio de Atención a Personas Vulnerables, der Betreuungsdienst für Menschen in heiklen Lebenslagen, hat im vergangenen Jahr 747 Fälle von Aggressionen gegen alte Menschen durch Familienmitglieder oder Betreuer registriert. Wie die Delegierte der Staatsanwaltschaft Barcelona, Frau Silvia Armero, gegenüber der Presse erklärte, laufen zurzeit in Barcelona 20 polizeiliche Ermittlungsverfahren gegen betrügerische Aneignung von Eigentum alter Menschen. 19% aller Opfer, so die Staatsanwaltschaft, von Betrug sind alte Menschen über 65 Jahre. Thema urbane Räume. Am 29. Juni wurde mit einem großen Straßenfest offiziell die neue Via Laietana eingeweiht. Es gab allerlei Festivitäten, Konzerte, Kinderspiele, Workshops und so weiter. Von 10.30 Uhr bis 18 Uhr ging es sehr festlich zu, von der Plaza Urquinaona bis hinab zur Idrissa Diallo an der Plaza Correus. Die Hauptverkehrsader Via Laietana hat nun zwei Spuren wieder geöffnet und aufgrund der großzügigen Bürgersteigserweiterung ist nun ein entspanntes Gehen und Flanieren auf beiden Seiten möglich. Ein Ziel der Umgestaltung der Via Laietana war es, die Viertel Gothic und San Pedro, Santa Catarina und La Ribera besser zu verbinden. Man kann dieses Ziel als erreicht betrachten. Es gibt jetzt mehr und bessere Fußgänger-Zebrastreifen und Ampeln. Auch die Plätze der Calle Jonqueras, Antoni Maura, an der Kathedrale und die Plaza del Ángel sind jetzt größer und schattiger. Bravo, hier mal ein Applaus. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Für die Sommermonate verstärkt die Stadt Barcelona ihre Polizeikräfte um 818 Beamte, die zusätzlich in sogenannten kritischen Zonen und an Punkten verstärkter Menschenaufläufe, wie es offiziell heißt, eingesetzt werden. Auch sogenannte spezielle Antidisturbios begleiten die Polizeipatrouillen. Dies alles ist Teil eines Plans Integral de Seguridad, eines integralen Sicherheitsplans für den Sommer. Während der Sommernächte vermehren sich die kriminellen Vorfälle und es kommt zu über 1000 Verhaftungen pro Monat. Zu den Schwerpunkten der Polizeiarbeit gehören die Bekämpfung der Intensivtäterdelikte, die Waffenkontrollen, Messer und Pistolen, die Prävention von Sexualdelikten sowie die allgemeine Sicherheit auf Straßen und Plätzen. Sommerfestival El Grec, darüber haben wir vorhin schon etwas erzählt. Am 26. Juni eröffnete das Festival El Grec seinen Zyklus auf dem Montjuïc mit dem Spektakel Le Petit Cirque, eine Art gemischtes Spektakel aus Musik, Tanz und Zirkus, der Komponistin und Sängerin Pomme, eine Kreation inspiriert von ihrem Album Saison, Jahreszeiten. Es gab 3 Minuten Applaus, alle Mitglieder des Spektakels sind Frauen. Unter dem Publikum im malerisch schönen Amphitheater auf dem Montjuïc oben waren unter anderem der Präsident der Generalitat Francesc Illa, Bürgermeister Collboni und andere hochrangige Vertreter der Institutionen. Die Tageszeitung El País bezeichnete das Spektakel der Liedermacherin Pom auf dem Grec-Festival als nett, aber ohne Substanz. Nach einer Stunde war es vorbei und dann gab es Sekt und Getränke im schönen Park über der Stadt. Nun ja, beim Grec-Festival hängen die Trauben bekanntlich sehr hoch. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Thema LGTBQ plus in Barcelona. Circa 3000 Personen laut Guardia Urbana, 10.000 laut Veranstaltern, nahmen am Samstag, dem 28.06. am Marsch des Orgullo Pride Stolzes der Schwulen, Lesben, Quer- und so weiter Menschen in Barcelona teil. Das Motto hieß: Davant l'emergencia, més dissidència. Angesichts des Notstands, mehr Dissidenz. Mehr als 80 Organisationen hatten zu dem Marsch aufgerufen. Es ging von der Plaza Universidad zur Plaza Sant Jaume. Gegen die LTGB-Phobie, den rosafarbenen Kapitalismus und die Grenzen, hieß es auf offiziellen Plakaten. Am Ende gab es verschiedene Konzerte auf der Plaza Universidad. Tod im Hitzekessel. Am vergangenen Samstag, dem 28. Juni, starb hier in Barcelona eine Straßenkehrerin durch Hitzeschlag, nachdem die Arbeiterin ihre Schicht von 14 bis 21 Uhr beendet hatte, also während der Haupthitze mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. Die Frau starb kurz, nachdem sie ihre Schicht im Raval beendet hatte. Die Empörung ist nun unter den Kolleginnen und Kollegen groß. Die Gewerkschaft erklärte, dass man auf die Ergebnisse der offiziellen Autopsie warte. Bekannt ist bisher nur, dass die Arbeiterin zu Hause am Küchenherd tot zusammengebrochen sei. Inzwischen häufen sich die Meldungen über Hitzeschläge und Sonnenstiche. Waren es am 1. Juli 2 neue Fälle unter dem Stadtreinigungspersonal, die allerdings nicht tödlich verliefen, so waren es am Freitag, dem 4. Juli, bereits 4 Personen. Die Gewerkschaft CGT veröffentlichte 2 Fälle von Angestellten des Subunternehmens Urbasa, das das Rathaus unter Vertrag hat, die sich wegen Hitzeschlags in Behandlung geben mussten. Die Hitzewelle hat inzwischen in Spanien die Zahl von 265 Todesfällen verursacht. Dies innerhalb von nur 7 Tagen. Die Zahl von in Katalonien gestorbenen Hitzetoten liegt bei 43 Personen. 8 von 10 Hitzetoten sind Menschen über 65 Jahre. Thema Verkehrschaos in Barcelona. Verkehrschaos ist ja bereits zum Allgemeinzustand des Zugverkehrs in Katalonien und Barcelona geworden. Mal ist es Kabelklau, dann marode Infrastruktur, dann falsche Planung, Unfälle etc. Dieses Mal, am vergangenen 1. Juli, war es ein indirekt verursachtes Chaos im Zugverkehr von Barcelona, das seine Ursache im Bahnhof Atocha in Madrid hatte. Betroffen waren 15.000 Passagiere aufgrund eines 15-stündigen Stromausfalls auf der Strecke Madrid-Andalusien. Montagabend um 21 Uhr fiel der Strom in der Oberleitung schlagartig aus. Viele Menschen hatten am 1. Juli ihren Jahresurlaub begonnen und saßen verärgert viele, viele Stunden in Zügen und auf Bahnhöfen fest. Bleiben wir beim Thema Reisen und Nahverkehr. Ab Jahresanfang 2026 wird eine gigantische Tunnelmaschine sich wie ein Riesenwurm 3,7 Kilometer weit durch den Erdboden unter der Stadt Barcelona fressen. Genauer gesagt unter dem Stadtviertel Eixample, Sarria, Sant Gervasi, Gràcia, um die Strecke für die zukünftige Linie 8 der Ferrocarrils Eisenbahn zu bauen. Neben der Gran Via wird eine Eingangspforte für die Tunnelmaschine gebaut, die 120 Meter tief und 15 Meter hoch ist. Also, Rentner hingehen, zuschauen und mit dem Krückstock den Enkelkindern zeigen, was gerade da abgeht. Die Linie 8 wird jede Menge Erdreich absaugen. Wird es Lärmbelästigungen geben? Natürlich. Lärm und Erschütterungen werden stark wahrnehmbar sein, das erklärt ein Ingenieur der Stadt. Radfahrparadies Barcelona. Ein 950 Meter langer Radfahrweg auf der Concepción Arenal wird in naher Zukunft den der Meridiana ersetzen. Und die Fahrradverleihfirma Bissing bekommt 30 neue Verleihstationen, besonders im oberen Stadtgebiet in den Vierteln auf den Berghängen. Bis Ende des Monats Juli soll die Ausweitung der neuen Verleihstationen abgeschlossen sein. In den oberen Vierteln wird es entsprechend viele Elektroleihräder geben, was den Nutzern das anstrengende Temmeln am Berg erspart. 8 neue Verleihstationen von Bissing werden gebaut. 5 davon in Horta Guinardó und in Sant Gervasi Sarria 3. Ab Ende Juli wird die Stadt Barcelona über insgesamt 557 Fahrradverleihstationen mit 8.000 Fahrrädern verfügen, von denen 5.000 Elektroräder sind. Die Preise bleiben. Bissing berechnet weiterhin 40 Euro vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025. Thema Identitäten. Generation Lamine Yamal. In Zeiten der tiefen Spaltungen, der Informationsblasen und der gefühlten Realitäten existiert ein Thema, bei dem sich so gut wie alle einig sind, Touristen und Einheimische, Junge und Alte, Rechte und Linke etc., nämlich, dass Lamine Yamal eine Ikone seiner Generation ist. Die Manager des FC Barça haben die seltene Einigkeit zwischen den Generationen zu einer geschickten Marketingstrategie und Marketingaktion genutzt. Man lasse es noch offen, ob der junge Fußballer des FC Barça, Lamine Yamal, die kommende Saison 25-26 mit der Rückennummer 10 spielen wird. Auf der Webseite des Bürschleins hat er schon die Nummer 1 plus Fragezeichen hingestellt. In einigen Tagen, so der Manager Yamals, werde man das neue Trikot mit der definitiven Rückennummer offiziell bekannt geben. Doch der Ansturm auf die T-Shirts bzw. Trikotverkaufsläden ist enorm. Die begeisterten Fanmassen lassen sich bereits massenhaft die Nummer 10 auf die gekauften Trikots drucken. In der Tageszeitung El Periodico schreibt der Journalist Juan Cañete Baile einen witzigen Meinungsartikel, in dem er ausdrücklich auf die sozialpsychologischen Vorteile für das intergenerationale Verständnis hinweist. Dank des Phänomens Jamal, so sagt er, herrsche endlich Konsens zwischen den Generationen. Die Jugend identifiziert sich mit dem von Jamal erreichten sozialen Aufstieg und Status, was die Alten ebenfalls unumwunden anerkennen. Die von der Mehrheit der gegenwärtigen Jugend niemals zu erreichenden ökonomischen und sozialen Errungenschaften ihrer Elterngeneration, nämlich eine feste Arbeit ohne prekäre Lohnverhältnisse, eine eigene Wohnung, soziale stabile Beziehungen, Lebensqualität, sexuelle Identität zum Beispiel, sehen sie in ihrem Idol stellvertretend für ihre Generation verwirklicht. Der Glanz des Lamine Jamal und seiner Nummer 10 fällt so auch auf sie herab und stärkt ihr Selbstwertgefühl. Vater und Sohn, so schließt der Autor den Artikel, trügen das Barca-Trikot mit der Nummer 10 mit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Stolz, obwohl sie sonst kaum etwas mehr Gemeinsames haben. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Thema sexueller Missbrauch in Barcelona. Ein neuer sexueller Missbrauchsskandal an der Universität Barcelona kommt nach und nach zum Vorschein. Ehemalige Mitarbeiterinnen der sogenannten CREA-Forschungsgruppe an der Uni Barcelona, UB, wagen sich nun nach und nach mit ihren traumatischen Erlebnissen während ihrer Uni-Arbeit an die Öffentlichkeit. In Radio Cuatro haben Frauen erklärt, dass sie jahrelang eine wahre Hölle an der Uni erlebt haben, als der Triebtäter, Lehrstuhlinhaber Ramon Fletcher dort das Sagen und die Macht hatte. Die jungen Frauen, alle um die 20 damals, Stipendiatinnen und junge Doktorandinnen, waren extrem vom Wohlwollen des Herrn Fletcher in dessen Machtbereich abhängig und mussten die unglaublichsten Übergriffe und sexuellen Aggressionen über sich ergehen lassen, sonst hätten sie natürlich ihre Stelle verloren. Hinzu kommt, dass der über 20 Jahre ältere Triebtäter Uniprof als große Nummer, Achtung, ausgerechnet auf dem Gebiet der Forschung über Feminismus und Gewalt gegen Frauen galt und heute noch gilt und einen enormen Ruf auf seinem Fachgebiet hat. Da war mal wieder der Bock Gärtner. Der Schmierlappen suchte sich also junge Frauen, die in Forschungsprojekten arbeiten wollten oder mussten, nach Gutdünken aus, wobei professionelle Kriterien kaum eine Rolle spielten. Jedenfalls hat nun ein in Madrid ansässiges Anwaltsbüro beim Rektor der Uni Barcelona, Joan Guardia, einen Beschwerdebrief eingereicht, in dem 14 Frauen ihre fürchterlichen Erlebnisse mit dem Triebtäterprofessor zu Protokoll geben. Da die Frauen anonym bleiben wollen, gibt es entsprechende Schwierigkeiten, sowohl juristisch als auch publizistisch, was das ganze Dilemma solcher späten Anklagen offenbart. Der mutmaßliche Täter streitet natürlich alles ab und beschuldigt die Frauen des Neids auf seine feministischen Arbeiten und einer Rufschädigungskampagne. Die betroffenen Opfer fürchten noch heute Repressalien und Rufschädigungen durch den Täter und seine Komplizen in der Universitätsleitung. Zwei Anzeigen wegen sexueller Belästigungen in den Jahren 2004 und 2016 wurden jeweils von der Staatsanwaltschaft schnell zu den Akten gelegt. Thema Soziales Barcelona. Die sogenannte unter Aufsicht der Behörden stehenden unbegleiteten afrikanischen und nordafrikanischen Jugendlichen sollen demnächst laut Plänen der Landesregierung eine Sozialhilfe der RGC bekommen. Das ist die Renta General de Catalunya, eine Art Sozialhilfe, sobald sie das 18. Lebensjahr erreicht haben und aus den Betreuungsmaßnahmen der Landesregierung herausfallen. Die bekommen dann 730 Euro und, wenn sie Glück haben, noch eine Wohnung. 5.800 jugendliche Afrikaner zwischen 18 und 24 Jahren kämen damit in den Genuss dieser Sozialhilfe. FM, Summer in the City, Barcelona, Contrabanda FM, yeah! Yeah, Summer in the City. Barcelona. Niemandsland. Kontrabanda 91.4 FM. Linke Politik in Barcelona. Linke Stadt Barcelona. Der am vergangenen Wochenende in Barcelona stattgefunden habende erste Parteitag, Congreso der Linkspartei Barcelona en Comú, versucht eine Art linkes Volksfrontbündnis gegen die Rechte und angesichts der kommenden Wahlen 2017, der kommenden Kommunalwahlen 2017 zu schmieden. Der Sprecher der Partei, in der unter anderem die Ex-Bürgermeisterin Ada Colau treibende Kraft war und noch ist, Herr Max Kahner, sprach von der Aufgabe, eine Volksfront auf breiter Basis zu erreichen. Gemeint ist hier eine Allianz mit den anderen katalanischen Parteien, besonders der Linkspartei ERC und CUP. Natürlich geht momentan die Angst vor einem Fall der Regierung in Madrid um, was die Möglichkeit einer neuen Rechtsregierung von PP und Vox sehr gut möglich macht. Auch Ada Colau, die frühere Bürgermeisterin, forderte auf dem Parteikongress am Sonntag eine breite Front, weil die Bürger dies wollten. Der Parteitag von Barcelona Comú findet 11 Jahre nach Gründung dieser Partei statt, als die 15M-Bewegung Ada Colau ins Rathaus brachte. Colau regierte zwischen 2015 und 2019 und 2019 und 2023, zwei Amtsperioden. Die Partei sucht laut eigenen Angaben eine Aktualisierung ihres politischen Projektes zu erreichen, um sich als attraktive Alternative für die nächsten Wahlen darzustellen, besonders gegenüber der PSOE, der PSC-Partei der Sozialisten hier in Katalonien, von der man sich sehr scharf abgrenzen will. Colau erklärte offiziell, dass die Errungenschaften, die Bürgermeister Jaume Collboni nun so groß herauskehrt, alles die langfristigen Ergebnisse ihrer eigenen Amtszeit sind, zum Beispiel die Stadtbegrünung, die Verkehrsberuhigung, Sozialmaßnahmen und so weiter. Der Mann sei nach wie vor ein Lobbyist der großen Tourismusindustrie hier in der Stadt. Barcelona en Comú ist drittstärkste Kraft im Stadtparlament von Barcelona und an der Regierung übrigens hier in der Stadt beteiligt. Und die letzte Meldung hat etwas mit Kriminalität und dem Hafen zu tun. Den Bock zum Gärtner machen. Die Abteilung Innere Untersuchung der Zollaufsicht Servicio de Vigilancia Aduanera, SVA, und die Guardia Civil haben am 30. Juni die Nummer 2 der Behörde, die dem Finanzamt untersteht, in Barcelona wegen Tabakschmuggels verhaftet. Es handelt sich hier um eine kriminelle Vereinigung, die große Mengen geschmuggelter Zigaretten über den Hafen von Barcelona ins Land schleuste. 8 weitere Personen wurden verhaftet. Über 2 Millionen Zigarettenpäckchen, Bargeld, Kryptowährung und Luxusuhren wurden beschlagnahmt. Der hohe Zollaufsichtsbeamte mit dem Namen Javier Martín Miñana hat im Dienst der Bande gestanden und diese über Kontrollmaßnahmen seiner Behörde informiert. Eine große Ladung eingeschmuggelter Zigaretten wurde dem Mann nun zum Verhängnis. Diese Ladung stammte von dem Schiff Sidra aus der Türkei und hatte 2,1 Millionen Päckchen Zigaretten in den als leer erklärten Containern, die für den Schwarzmarkt bestimmt waren. Der verhaftete Martín Miñana hatte erst vor einem Jahr auf einer Pressekonferenz noch stolz die Beschlagnahmung von einer großen Ladung Kokain verkündet, die in Marmeladegläsern versteckt war. Verabschieden möchte ich mich aus dieser Niemandsland-Sendung mit Rockmusik, mit bestem Deutschrock, vorhin Wolf Mahn, jetzt noch Rio Reiser. Ich sage schon mal, machen Sie es gut, einen wunderschönen Sommer, engagieren Sie sich gegen den neuen Faschismus, gegen die Supermacht der Superreichen, die unseren Planeten immer weiter zerstören will und besonders natürlich gegen den Krieg und das Kriegsgeschrei aus allen Lautsprechern. Adeo, agur, tschüss, einen wunderschönen Sommer. Jo. Ich hab vergessen, wo mein Auto steht. Vergessen, wann die letzte U-Bahn geht. Das letzte Taxi ist jetzt auch schon voll. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen soll.